Eng im Café, so wie 2010. Jackie Poo ohne Kreislaufproblem. War nie Antisemit, nein, checkt mit ner Bitch über Airbnb ein. Mama sagte früher immer, pass auf deinen Rücken auf. Alles harte Arbeit, denn ich habe niemals Glück gebraucht. Zu viele Nächte ohne 1 Cent. Zahl heute Cash für Stone zum Island. Chill mit ner Spanish Show in meinen Pants. Und ich check die Oberweite, ja, ja, ja, ja. Leute haben gelacht, als ich Texte schrieb. Immer hellwach ohne Ephedrin. Füll mein Glas voller Hennessy. Füll mein Glas voller Hennessy. War kein Star, sondern unsichtbar. Häng jeden Tag nur am Boulevard. Mann, ich war nie in den USA. Und meine Seele kämpfen Gabriel und Lucifer. Geld kommt, Geld geht. Einmal um die Welt wie Hoteliers. Geld kommt, Geld geht. An meine Maroks aus Montpellier. Geld kommt, Geld geht. Geld kommt, Geld geht. Einmal um die Welt wie Hoteliers. Geld kommt, Geld geht. Shop man der Champs-Élysées. Geld kommt, Geld geht. Das drin nach 2011. Kopf gefickt, Mann, ich scheiß auf die Welt. Mann, du weißt, keiner bleibt, wenn du fällst. Heute Benzer, ich steig aus dem weißen SL. Alle machen Auge, doch wir haben's uns verdient. Jahrelang auf der Jagd nach Profit. Kam ein Erfolg aus Prinzip AZ. Patte fließt, Patte fließt, Patte fließt, yeah. Mama sagte früher immer, pass auf deinen Rücken auf. Heute mit der Gang und ich hab nie wieder zurückgeschaut. Komme von ganz unten aus dem Döner, wurde Kaviar. Heute gibt es Leute, die dich töten über Kasia. Geld kommt, Geld geht. Einmal um die Welt wie Hoteliers. Geld kommt, Geld geht. An meine Mauer aus Montpellier. Geld kommt, Geld geht. Geld kommt, Geld geht. Einmal um die Welt wie Hoteliers. Geld kommt, Geld geht. Shop man der Champs-Élysées. Geld kommt, Geld geht. Geld kommt, Geld geht. Einmal um die Welt wie Hoteliers. Geld kommt, Geld geht. An meine Mauer aus Montpellier. Geld kommt. Champs-Élysées.